und sind dabei habsüchtig euch gegenüber. Wenn aber die Angst sich einstellt, siehst du, wie sie dich mit kreisenden Augen anschauen, wie einer, der vor dem Tod ohnmächtig wird. Wenn dann die Angst gewichen ist, verletzen sie euch mit scharfen Zungen aus Habsucht nach dem erbeuteten Gut. Jene haben nicht wirklich geglaubt. Darum lässt Allah ihre Werke hinfällig werden. Und dies ist Allah ein Leichtes.